Hey der Wanderer, willkommen zur 7. Ausgabe des Greifenklaue Podcasts. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Diesmal geht es um die RPC und wir sind in großer Runde versammelt. Erstmal alle RPC-Mitfahrer, da wäre Gordon, alias Kultist, den ihr noch vom letzten Jahr kennt. Hallo. Dann haben wir, stell dich selber vor. Dann mache ich selber, Jaws, alias Axel. Und wir haben Marvin, alias Corbin. Wir haben natürlich mich dabei und als Nicht-Mitfahrer und Fragensteller, Moderator und gern gesehener Gast und Schneider dieses Podcastes, Christophorus, alias Christoph. Ja, ach so, ja. Heißt du, ja, okay. Ja, ja. Gut, ja, damit wollen wir ein wenig von der RPC erzählen. Das heißt, ich bin erstmal raus. Ja, du darfst Fragen stellen. Wieso heute? Wenn es um Rollenspiel geht. nach der etwas ereignislosen, aber langen Hinfahrt, ich hoffe, es geht deinem Knie wieder besser, sind wir nach rund 4 Stunden oder 4,5 Stunden und einem kleinen Stau in der Kölner Messe angekommen und die schattigen Hallen haben uns sehnsüchtig erwartet. Ja, ja, diesmal auf einem anderen Parkplatz. Richtig, ein längerer Weg, aber es gab nicht ganz so viel zu schleppen, weil diesmal war ich zum ersten Mal ohne Fansign-Stand dort in Köln, beziehungsweise ich habe Unterschlupf gefunden bei jemandem, der seine Sammlung aufgelöst hat und sehr fleißig verkauft hat. Das hat mich so viel Geld gekostet. Ja, mich hat es auch viel Geld gekostet. Ich habe da nicht auch einiges gleich gekauft und nicht nur verkauft. Das Handeln hat auch viel Spaß gemacht. Kommen wir erstmal zu den Verlagsständen und Verlagsnews, zu den Highlights. Fangen wir mal gleich mit der Dungeon Slayers Box an. Auf der letzten Spiel ist ja Dungeon Slayers erschienen als Buch und jetzt ist es als Box rausgekommen. Mit Einsteigerheft, wo ein zusätzliches Abenteuer drin ist und Einsteigern sozusagen die grundlegenden Dinge des Rollenspiels erklärt werden. Counter sind drin, eine Weltkarte, Einstiegscharaktere. Ja, alles in einer kleinen DIN A5 Box, die wirklich prall gefüllt ist. Ist niedlich, das Ding. Ja, 25 Euro. Also das ist eine gute Sache. Wer es noch nicht hat, soll sich die zulegen. Und wer das Heft schon hat. Man bekam auch den Boxeninhalt separat, aber leider ohne Box. Das war ärgerlich, sonst hätte ich es mir ja geholt. Aber ja, so sonst hätte ich mein Heft auch noch aufgewertet. So habe ich mir nur 3 Boxen gekauft. Statt 5. Ja, fangen wir mal an. Was waren denn eure Highlight-Produkte? Oder erstmal Gordon, du hast ja fleißig auch eingekauft. Oh, puh, ja, also ich habe ja eigentlich ein paar Bekannten, für ein paar Bekannte musste ich ein bisschen was nachschauen. Ich habe da viele Sachen leider nicht bekommen. Der graue Ritter von Pendragon oder sowas habe ich mir irgendwie nachgesucht, das habe ich nicht gefunden. Ja, es waren leider nicht so viele Verkaufsstände da wie letztes Mal. Das nimmt sowieso immer ein bisschen mehr ab, finde ich. Ja, also viele hatten ja diesen Eindruck, rein theoretisch gab es einen neuen Ausstellerrekord, also 8 Aussteller mehr als im letzten Jahr, aber zum Beispiel bei den Computerausstellern schien es weniger zu sein, die Rollenspielaussteller eigentlich eher auch, aber ich weiß nicht, war draußen mehr los? Das Außengelände sollte größer sein, also ja, ihr wart ja zum ersten Mal, ne? Ihr könnt es schlecht beurteilen, aber draußen war viel los, oder? Da war definitiv viel los. Ja. Ja, ich schätze mal, da sind dann mehr Stände nachgekommen. Ja, also es waren halt wirklich viele Labsachen da, ne? Also Fressstände, die Preise waren diesmal, schien mir noch etwas höher zu sein als letztes Mal. Also ich sag mal so eine gebackene Entenkeule ist natürlich geil, 6 Euro ist vielleicht sogar noch angemessen. Ne? Aber der Milchshake für 5 Euro, das war schon ein bisschen heftig. Und der Kartoffelstand vom letzten Jahr war nicht da, das war ärgerlich. Ich hatte also keinen Knoblauchatem, als wir von da abgehauen sind. Kartoffelspalter. Aber sowas sonst. Noch ein Misserfolg beim Essen. Ja, also wie gesagt, viel Labsachen. Das waren natürlich wieder die Mythodea-Leute da. Es waren Shadowrun-Laber waren da. Das war auch ganz lustig, da hatte einer so ein brennendes Buch dabei und ein geopfertes Plüschtier auf einem Pentagramm am Boden. Ja, die Endzeit-Laber waren auch wieder da mit ihren coolen Wagen und Ausrüstung und was man auch gesehen hat, sind die Steampunker. Also ja, ab und zu waren da ein paar. Besonders cool fand ich noch das Quidditch Turnierspiel, was leider direkt neben den Spielrunden stattgefunden hat. Aber stimmt, da ich auch einen Blick drauf werfen könnte. Ja, wenn sich da erwachsene Leute auf Besenimitate schwingen und mit Tüchern gegenlaufen. Darth Vader hat auch mitgespielt. Oh, Wahnsinn. Okay. Es wurden Beweisfotos geschossen. Hervorragend. Ja, aber wenn wir gerade beim Außengelände sind, mögt ihr was zum Außengelände sagen? Was gab's da so? Habt ihr auch Bands geschaut oder? Ja, wir, also die einzige Band, die uns draußen angeschaut waren, bestand eigentlich nur hauptsächlich aus Jan Hegenberg. Achso. Sagen wir es mal so. Mit dem der allerdings auch drin auf der Mainstage gespielt hat. Also nur drei Lieder. Ja, unter anderem. Das ist ja auch. Die Horde rennt und sowas. Genau. Das war immer sein Abschluss sozusagen. Ich gestehe, ich habe auch eine CD. Ertauscht. Kostenlos. So, so. Kostenlos ertauscht. Aber ja, also gegen etwas anderes ertauscht. Achso. Nö, aber es war schon ein schönes Konzert. Wieder viel Stimmung gemacht. War auch viel draußen los, als er gespielt hat. Viele verkleidete Leute draußen? Ja, das auf jeden Fall. Also auch sehr viel Mühe haben diese sich bei den Klamotten, welche sie getragen haben, also beim Kostüm da. Meine Favoriten sind immer noch die Orks. Ja, ja, die sahen wieder cool aus dieses welche Jahr. Welche ja jedoch sehr wenige dieses Jahr da waren. Ja. Hm. Ja, von meinem Respekt an die Katze, die das draußen durchgehalten hat im Ganzkörperkostüm. Ja, stimmt, heiß war es gerade draußen. Drin war es auch heiß, aber dadurch, dass es sehr schattig war, ging es wieder ein bisschen. Und sehr hoch die Hallen natürlich. Also die Stände haben sich auch wirklich fast über das gesamte, über diesen gesamten Außenbalkon, den es da gibt, bis fast nach ganz hinten an die letzte Bühne gezogen. Ja. Da war ja letztes Jahr noch ein bisschen mehr Luft dazwischen. Luft, ja. Das war ein bisschen weniger. Ja, ja, es waren noch viele, glaube ich, vom Mythodea da, ja, viele Gruppchen. Aber Drachenfest war halt auch da, Drachenfest und die Twilight Orga haben da auch wieder was aufgestellt. Ja, ihr habt euch auch das Kostümfest angeschaut, das Kostüm, den Kostümwettbewerb, genau. Die Prädatoren haben gewonnen. Ja. Wer hat da noch so teilgenommen? Was war da noch? Also die Star Wars Leute im Hintergrund waren eher so zur Deko. Die waren ja, glaube ich, außen vor, die waren ja, glaube ich, professionell da engagiert. Dann hatten wir noch aus dem Warhammer-Universum waren noch ein paar dabei, zwei Gruppen, glaube ich. Wovon einer auch im Finale war, ich glaube ein Priester und noch irgendwer, die sahen recht gut aus. Was hatten wir noch? Einen lustigen Schlüsselmann, den ich nicht zuordnen kann. Der war eine sehr aus schöne Performance hatte. Kingdom Hearts von, das ist ein Spiel von Nintendo. Ja, er hatte trotzdem die beste Performance von allen, fand ich. Xena hatten wir mitunter. Xena war noch dabei, ja. Piraten. Commodores und all so ein Zeug. Stimmt, war auch das dabei. War auch noch mit dabei. Was hatten wir da noch? Ja, da hatte ich sogar den Eindruck, dass ein bisschen mehr war als im letzten Jahr insgesamt von Verkleideten, oder? Täuscht das? Ich war leider nicht direkt da. Auch noch dabei. Genau, also der Geralt mit Frau. Ich meine jetzt rumlaufend, nicht auf dem Wettbewerb. Ach so. Ja, doch. Es waren ziemlich viele Kostümierte unterwegs. Doch, das stimmt schon. Hat jemand denn überhaupt die Gothica oder Gothica gefunden? Wert zu übersehen, um ehrlich zu sagen. Ja. Da wo war sie denn? In der anderen Halle? Denn die war bei den Computerspielen. Ja, in der anderen Halle. Also, da, wo sind kein Wunder, dass ich sie nicht. Ein paar Plätze nehmen den Platz, wo letztes Jahr das Rock'n'Roll Wrestling gewesen ist. Ja. Und ja, war ganz lustig. Aber die penetrante Werbung für eine Fledermausbrille fand ich doch ein bisschen aufdringlich. Ich hatte so viel Action in der Rollenspielhalle, dass ich gar nicht in die andere quasi rübergekommen bin. Hm. Wie im letzten Jahr, wo ich dann noch immerhin auf die Toilette gegangen bin. Ja, deswegen hast du da ja auch den DSA-Showreel verpasst. Den DSA, bitte was? Dieses Vorabfilmchen. Ja. Ach, den DSA-Film. Ich habe auch die große DSA-Neuheit verpasst. Möchtet ihr sie uns verraten? Worüber ganz viel gemunkelt wurde, ja, die sich jetzt als Nein herausgestellt hat, aber große Verschwörungstheorien im Internet jetzt vor sich. Nein, die meine ich nicht. Also nicht DSA 5, das war genau im Vorfeld gemunkelt worden. Genau. Die große Neuigkeit ist halt gewesen, dass Ulysses die Rechte an DSA komplett erworben hat, was die meisten Fans doch sehr kalt gelassen hat. Aber naja, trotzdem interessant ist. Dafür hätte man sich den Workshops mal anhören müssen. Und zwar wurde das, glaube ich, am Ende auch noch gesagt. Ja, ja, aber den DSA-Film habt ihr alle gesehen, beziehungsweise es ist ein Teaser, also die Szenen tauchen nicht im Film auf. Das ist noch nicht so ganz klar, also es ist also fachbegrifflich halt ein Showreel, das ist halt eigentlich vermutlich, zumindest würde ich es so bezeichnen, eigentlich ein Filmchen, das man erstellt, um einen Geldgeber zu finden. Ja. Vielleicht haben sie die jetzt auch schon, aber sie haben eigentlich auch schon gesagt, hier, ne, wir stellen es online. Ne? Hatten sie auch schon sozusagen, also erstmal sozusagen präsentationstechnisch noch was haben wollen, genau, um halt zu zeigen, wie das ungefähr aussehen könnte. Ja. So als kleine Vorgeschichte für den Film vielleicht. Richtig. So also, finde ich es zumindest. Ja, werden wir auch verlinken, wenn es schon, müsste schon online sein, habe ich schon gesehen. Mhm. Und ja, was gab es denn zu sehen? Ja, Bei dir oder was? Warte auf deinen Flügelhelm. Flügelhelme! Drachen, Dungeons! Barbaren, die oder Krieger, die sich die Rüstung ausziehen, wenn sie klettern müssen. Also. Ja, also ich muss mal sagen, ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger so mit deutschen Fantasy-Produktionen und ähnliches. Und ja, ich weiß auch, dass sie größtenteils mies sind. Deswegen war das natürlich von den Machern recht sympathisch, wo sie am Anfang meinten, warum gibt es eigentlich keinen guten deutschen Fantasy-Film? Ja. Ich kann es ihnen auch sagen. Mal gucken, ob sie es hinkriegen. Weil meistens hapert es an den Dialogen. Und das war halt etwas, was bei diesem Showreel noch nicht großartig rauszuhören war. Ich glaube, ich wurde ganz wenig gesagt, oder? Richtig. Es gibt halt einen Erzähler, der halt ja. So grundsätzlich erzählt. Mhm. Der hat mich jetzt nicht umgehauen, muss ich sagen. Also es ist halt so eine Rahmenhandlung von einem Erzähler an einem Lagerfeuer. Ja. Ne? Alles andere, muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also es beginnt halt mit der Vorgeschichte, dass da ein riesiger Meteor runterkracht. Sieht wirklich gut aus. Also ja, muss man sagen. Ja. Kann es problemlos mit amerikanischen Fernsehproduktionen aufnehmen. Ist besser als das, kann ich schon mal gleich sagen. Ja, ist so. Also wenn du sowas wie Dungeons & Dragons 2 ja. gesehen hast oder keine Ahnung, ne, also besser als zum Beispiel Merlin-Effekte. Ne? Ja. Das ist eigentlich eine ganz hochwertige Produktion. So. Ja, und halt wie dann daraus dieser das schwarze Auge geschaffen wurde, mit einem leicht überschagierenden Schwarzmagier, der vorhin die Augen weit aufreißt. Okay, da dachte ich noch so, was wird das? Der Rest war geil, weil man sollte halt einfach bedenken, in Deutschland haben wir halt Burgen, Klöster und ähnliches. Dementsprechend kann man da gut aussehende Dungeons filmen, die halt nicht nach Plastik oder Pappe aussehen. Gut gewählte Charaktergesichter, gute CGI-Bauten, ne? Also zum Beispiel diese Festung, die da oben auf dem Berg stand, ja, das sah ja, eigentlich ziemlich geil aus. Dann halt wirklich mussten halt solche Gänge, irgendwas griff sie an. Ja gut, man wird sich auch selber angucken können. Also grundsätzlich wirkte düster, gut gefilmt. Definitives Highlight war der Hashtag. Also die Heldentruppe, die da auf der Suche nach diesem schwarzen Auge ist, muss sich mit einem Hashtag bekriegen. Und den haben sie wirklich einwandfrei umgesetzt. Also sehr düster, sehr letal, extrem tödlich. Da wird nämlich die gesamte Heldengruppe zermatscht. Verrate ich jetzt gleich schon mal, um ein bisschen zu spoilern. Schön dargestellte Magie. Und ja, also wenn die es hinkriegen, diesen Film hinzubekommen und ordentliche Dialoge reinzukriegen. Richtig. Ohne dass die Leute die ganze Zeit der Meinung sind, wie Jeremy Irons in Dungeons & Dragons, hey, ich mache ja einen Kinderfilm. Ne? Und ohne blau geschminkte Lippen, ja, jeder, der das ertragen musste, weiß, was gemeint ist. Dann könnte das was werden. Also ich denke auch. Warten wir es mal ab. Ja, kehren wir nochmal zu den Produkten zurück, was es noch so zu kaufen gab. Ein wenig stand die RPC auch im Zeichen des Einsteiger-Rollenspiels, nachdem nun Dungeon Slayer sozusagen einsteigertauglich gemacht wurde. Oder noch einsteigertauglicher als vorher. Gab es ja noch insgesamt 3 weitere Einsteiger-Rollenspiele. Das günstigste davon war Destiny Beginners am Indie-Stand für 7 Euro. Das habe ich übersehen, verdammt nochmal. Ein recht dünnes Heftchen, gibt es auch jetzt bei Amazon. Das ist sozusagen eine abgespeckte Version des Destiny-Systems ist. Ich denke, es ist eher erzählerisch orientiert, aber ich muss selber noch beim Lesen erstmal vorankommen. Muss mir auch ausleihen. Und ja, die nächste Episode des Greifenlauf-Podcasts wird auch ein Einsteiger-Rollenspiel-Special sein. Also da werden wir das dann noch näher vorstellen. Ja, dann gab es natürlich das Einsame Wolf-Mehrspielerbuch am Stand von Manticore, wo ja ebenfalls Joe Dever war, der Macher, der Schreiber, der Autor der Einsame Wolf-Romane, der da fleißig signiert hat. Natürlich war auch Moritz Melem am Stand. Oh ja, das war er. Unter anderem natürlich Drachen über Lahm präsentiert hat, wo interessanterweise auch Einstiegsabenteuer draufsteht, das aber im Inneren empfohlen wird, ein Abenteuer für Charaktere niedriger Stufen von erfahrenen Spielern. Also eigentlich überhaupt kein Einstiegsabenteuer. Okay. Sozusagen. Ja, da habe ich auch schon reingelesen. Das ist auch sehr, sehr klasse gelungen. Weil es einfach ein sehr anspruchsvolles Abenteuer ist mit interessanten Ideen, die er da umgesetzt hat. Ja, zum Einsamer Wolf Mehrspielerbuch sagen wir, denke ich, in der nächsten Episode auch mehr. Also ich bin ja jetzt nicht so mit Einsamer Wolf irgendwie vorbelastet. Was ist das für ein Setting eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Das Setting, die Welt heißt ja, nee, die Stadt heißt Magnamund. Das ist die Stadt, ja. Das ist die Stadt, ne, genau. Das Setting spielt vor den Einsame Wolf Büchern. Ja, die habe ich nicht gelesen, also. Die sind ja, da geht es ja quasi darum, dass die Abtei überfallen wird und diese Kai-Mönche sozusagen alle getötet werden und man der Letzte, der Kai-Mönche ist, dort entfliehen kann und dem König eine Botschaft überbringt und ihn sozusagen warnt vor dem Angriff. Ist es Edo-Fantasy oder ja. Also mit Elfen, Zwergen, Box? Genau. Okay. Ganz genau. Also sehr standardmäßig, ja. Genau, das Ganze spielt früher, sprich, da spielt man, glaube ich, im ersten Buch spielt man einen Kai-Lord. Und später im dritten gibt es dann, glaube ich, weitere Charakterklassen, so wie das zu erfahren war. Aber wie gesagt, ich habe auch nicht tief reingelesen. Das ist alles, was ich bisher weiß. Tief reingelesen hingegen habe ich sozusagen ins vierte Einsteiger-Rollenspiel, nämlich Aborea. Eine Einsteigerbox von 13 Mann, die vorher groß mit Countdown angekündigt war. Der wenigen gefallen und manchen missfallen hat, möchte ich sagen. Ich habe mich vorher interessanterweise gar nicht dafür interessiert, aber als ich dich am Stand gesehen habe, dazu gesagt hast, dass das Ding 20 Euro kostet und diese großartigen Karten, da war es um mich geschehen jedenfalls. Ja, das war auch ungefähr der Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, nee, ich will es nicht haben. Also nicht falsch verstehen, die Box ist super aufgemacht, der Inhalt kommt klasse rüber, aber ich weiß nicht, vielleicht sollte da jemand, der mehr begeistert davon ist, davon sprechen. Ja, das System werde ich gleich kurz vorstellen. Du musst erstmal verraten, warum du es nicht gekauft hast. Ganz einfaches K.O.-Kriterium für mich. Zwerge können keine Magier sein. Hallo Moritz. Und Elfen können keine Krieger sein. Gut, okay, dass Elfen keine Krieger sein können, damit kann ich halt leben. Aber finde ich halt auch nicht okay, weil für mich ist beim Tischrollenspiel ist einfach mittlerweile wichtig, dass es sich ein bisschen absetzt von den recht eingeschränkten Computer oder anderen Abenteuerspielen. Und da ist halt die Freiheit. Ich kann damit leben, wenn es schlechte Magier sind oder schlechte Krieger. Aber wenn es einfach heißt, nö, ist nicht, dann muss ich mir das System nicht holen. Das hat mich jetzt halt auch beim Dungeon Slayers Buch wirklich geärgert. Dass in dem beschriebenen Setting zum Beispiel dann auch steht, dass Zwerge, glaube ich, keine Schwarzmagier oder Magier werden dürfen. Nee. Das ist für mich einfach, muss ich nicht mehr haben heutzutage. Ist hier zu beschränkt. Richtig. Ich habe andere Systeme, die ich dann einfach häufiger spielen werde, die ich einfach dann häufiger spiele. Und das reizt mich dann kaum noch, das zu spielen. Einfach weil, wenn mir jemand sagt, nö, das ist doof. Obwohl es ja auch umgekehrt sozusagen aus Beschränkungen sozusagen auch Reiz erwachsen kann. Klar, so. Aber ganz ehrlich, dann spiele ich, wenn ich beschränkt spielen möchte, dann spiele ich Computerrollenspiele. Ich dachte Pathfinder. Wieso Pathfinder? Bei Pathfinder kann ich wenigstens Crossover-Klassen und da gibt es problemlos Zwergenmagier, sogar Zwergenhexenmeister. Die sind zwar nicht so gut wie elfische oder menschliche oder halborkische Hexenmeister, aber sie sind halt Hexenmeister. Sehr gut. Haben wir das auch noch untergebracht? Ja, also ganz kurz zum System. Ist ein relativ einfaches W10-Überwürfelungssystem. Man hat eine Grundschwierigkeit oder eine Manöverschwierigkeit, so heißen dort die Fertigkeitswürfe. Zum Beispiel sagen wir von 8, das wäre schwer. Oder ja, und dann jedenfalls hat man seine Attributspunkte, daraus zieht man seinen Bonus, dazu seine Fertigkeit, die man gekauft hat oder auch nicht. Und dann hat man seinen Würfelwurf plus den Attributsboni plus den eventuellen Fertigkeitsboni. Ja, und muss damit über die Schwierigkeit kommen. Und schon hat man es geschafft oder nicht geschafft. Und bei Kämpfen ist da, glaube ich, auch gleich der Schaden mit drin, ne? Bei Kämpfen ist gleich der Schaden mit drin, genau. Es gibt also bei Kämpfen wird der Kampfbonus sozusagen ausgerechnet. Den muss ich auf offensiv und defensiv verteilen. Angenommen, ich habe einen Bonus von plus 4, dann verteile ich den mal 2-2. Und wenn ich dann würflich gegen die Rüstung des Gegners, sagen wir mal, ich erreiche eine 8, der Gegner hat eine Rüstung von 6, dann wären das 2 Schaden. Mhm. Ist also sehr einfach und direkt. Interessant noch, dass die Würfel explodieren. Dadurch können auch größere Schadensmengen oder auch größere Erfolge entstehen. Ja, das macht das System nochmal nach oben hin offen. Und quasi für Glückstreffer sind dann auch dabei. Hm. Aber Patzer gibt es auch. Ja, also Patzer ist halt eine gewürfelte 1. Hm. Ja, also in der Box sind halt zwei Hefte. Genau. Auch so relativ guten Papier, sag ich mal. Ja. Wirkte doch, also im ersten Moment dachte ich noch, das wäre irgendwie so billiges Papier, aber scheint nur die Umschläge sind halt nicht stabil, das ist ein bisschen schade, aber gut, 20 Euro, dafür ist die Box sehr stabil. Und dann eben, was noch beiliegt, sind die beiden Karten. Das ist einmal eine Karte des Dörfchens Leth auf DIN A2, die ist auch laminiert und abwischbar. Ja, finde ich sehr gelungen in der Perspektive, weil es so diese 3D-ISO-Perspektive heißt, glaube ich. Mhm. Wenn man sie von Baldur's Gate zum Beispiel kennt. Du kennst ja nichts anderes zu der Sicht. Stimmt. Also Gorin wäre stolz auf die Karte, ja? Mindestens. Ich glaube, der hat sie gemalt. Ja, und halt die große Weltkarte. Oder Kontinentskarte. Genau. Und die ist natürlich der Hammer. Also ich sag mal so, inhaltlich habe ich schon interessantere Karten gesehen. Die ist jetzt natürlich ganz cool, mit diesen drei Furchen, die irgendwie durchgehen. Aber halt das, die qualitativ gibt es, glaube ich, kaum was anderes, was irgendwie auf dem deutschen Markt damit halten könnte. Genau, so. Die Größe ist respektabel. Ja. Ja, die ist nämlich DIN A0. Sprich, man kauft sich 10 Boxen und kann sein Zimmer tapezieren. Ja. Mein Plan ist. Richtig, das hat er schon geplant. Ja, ja, auch wieder abwischbar und ja, also einfach schön von der Größe und das macht Eindruck. Macht auch Lust, sich dazu was auszudenken. Ja, Einstiegsabenteuer liegt auch bei, das werden wir heute spielen und dann vielleicht auch in Kürze berichten. Ja, aber das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ja, sonst habe ich noch zwei interessante Produkte auf meiner Liste stehen, nämlich Space Pirates, die Box, hast du dir die sich für angeguckt? Ja, du hast sie mir aus der Entfernung leider nur gezeigt. Diese geile Pizzakarton-Verpackung hat mich ja hellauf begeistert, muss ich gestehen. Aber ich hatte Space Pirates vorher schon im Internet halt mir runtergeladen. Ja, kann man auch immer noch. Ist nicht so ganz meins. Also, denk mal, ist auf jeden Fall spaßig, aber nicht so ganz meins. Ja. Ja, die fahren mal im Space Piraten. Ja, genau das. Wer hätte es gedacht? Also ich, also für mich klingt das jetzt. Ja, es geht eigentlich so ein bisschen in die Firefly-Richtung, wobei später kommt dann noch Space Cowboys raus, was dann noch mehr in die Firefly-Richtung geht. Ja, also es ist halt Science-Fiction, ne? Mit im Weltraum und verschiedene Rassen. Das erste Zusatzbuch heißt halt Space Ninjas, Space Amazon, Space Cowboys, also es nimmt sich nicht unbedingt selber ernst. Richtig. Sehr humoriges. Ja, aber wenn also Space ist ja eine Sache, Space Pirates, also Firefly war ja so ein bisschen dreckiger Stil. Also kein glatt gebügeltes Science-Fiction, sondern schon eher härter angehaucht, beziehungsweise... Kennst du glatt gebügelte Piraten? Nein, aber ich kenne Star Trek beispielsweise. Und tauchen da Piraten auf? Also es ist nicht Star-Trekig, das kann ich schon mal sagen. Die werden gleich ausradiert. Es geht halt, wenn dann, eher ein bisschen in die Star Wars-Richtung, ein bisschen sauberer, ne, würde ich mal sagen. Ja, also... Ich glaube, wir waren zu wenig cool Powers drin. Aha. Aber ich wette, die Space Ninjas haben wieder cool Powers. Ja, Manöver und was weniger als cool Powers, Mann. Ja, die Box werde ich bei Gelegenheit auch nochmal auseinandernehmen. Noch ist alles beisammen. Ja, der lag nämlich neben dem Grundregelwerk Space Pirates als Hardcover, das es nur in dieser Box gibt, noch Space Ninjas bei. Bei strenger 15 Stück Limitierung, also. Ja, also mit limitierten Sachen hatten sie es diesmal wieder. Und live nummeriert, also großartig. Ja, da habe ich mir dort, das war wieder am Indie-Stand, auch noch 111 Jahre besorgt. Ein Abenteuer, wo man Spielzeug spielt in den 80er Jahren, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich habe bisher auch nur reingucken können. Bisher habe ich mich erst intensiv mit Aburea beschäftigt. Kann man dort im Gegensatz zu Power Plüsch und Plunder Star Wars und Masters of the Universe Figuren spielen? Oder Big Jim? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Ach, verdammt. Ja, also man kann Spielzeug spielen. Also ich nehme an, man kann auch das spielen. So ist denn schon, kommt er aus den 80er. Also ich würde sagen, vorsichtig ja, aber wahrscheinlich soll man aufregendes wie Blecheisenbahnen oder so spielen. Das klingt ja hochspannend. Wow. Ja, die haben bestimmt cool Powers. Zum Beispiel... Der damals Optimus Prime von den Transformers als schöne Figur hatte. Ja. Kannst du dir mal so einen großen Unterschied ja mal vorstellen. ich glaube, wer Optimus Prime hatte und jetzt die drei Filme dazu geguckt hat, der wird das nicht mehr zugeben, dass er die Idee hatte. Also, ich sag dazu jetzt nichts. Ich fand, ich war damals kein Transformers-Fan. Ich fand den ersten Film durchaus unterhaltsam, den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Das sagt doch schon alles so. Ja? Weiter. Ja, ich hätte halt gedacht, dass es ein Kinderkackfilm wird. Das ist halt nicht geworden. Nee, ist nur ein Kackfilm. Geschmackssache. Ich fand ihn überraschend gut. Ein bisschen zu militaristisch, aber ansonsten. Ja gut, fragen wir die beiden noch eure Meinung zu Transformers. Boah, kann man sich mal angucken, aber. So, aber darf man nicht. Actionlastig, aber eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das ist doch die Generation, die Spielzeuge gar nicht kennt. Ich kannte sie. Starscream und der Panther-Roboter, der sich in einen Kassettenrekorder verwandeln konnte. Richtig. War das bescheuert, der hat nicht funktioniert. Cool. Ich glaube, das war der Grund, warum ich Transformers kacke fand. Weil Kassettenrekorder ausmachen, der nicht funktioniert. Und ich war damals so ein Kassettenkind, ne? Da müsst ihr heute noch drunter leiden. Ja, kommen wir ein wenig zu den Workshops und Lesungen. Die habt ihr mehr besucht. Der Zombie und du. Ich glaube, da wart ihr beide, oder? Jawohl, da waren wir beide. War recht unterhaltsam. Gab halt so diese kurzen und knappen Vorträge, genau, Überlebenschips. Was passiert, wenn ein Zombie über den Weg läuft? Oder wie entstehen Zombies? Achso, da müssen wir ganz schnell noch einen linken Hinweis. Ja, lustigerweise war für den 21. dieses Jahres ja auch mal wieder die Entrückung vorgesehen. Ne? Ein christlicher Weltuntergang, der von irgendwelchen Leuten prophezeit worden ist. Wir sind noch da. Also ich denke mal, es hat nicht so ganz geklappt. Aber das amerikanische Katastrophencenter hat in ihrem Blog Überlebenstipps bei einer Zombie-Invasion zum Thema gepostet. Die haben die Sache wohl auch nicht so ganz ernst genommen, aber ich finde das gut. Gut, okay, ja. Zurück zum Workshop. Ja, wie gesagt, dann waren wir ja gerade stehen geblieben, wie verteidigt man sich gegen die Zombies. Dann sind sie zu dem Schluss gekommen, dass der wohlgesortierte Baumarkt die beste Option wäre. In Klammern Spaten. Kein Munitionsverbrauch ist nun mal praktisch. Ja, krass, ja, das ist unendlich einsetzbar. Und für 5 Euro gibt es einen neuen. Im Zweifelsfall. Von daher. Das reicht, dass du bei der Zombie-Version noch 5 Euro kannst. Aber die Spartenpreise werden bei weg. Mann, so eine Invasion muss man nutzen, um Scheiben einzuschmeißen, die Panik zu genießen und zu plündern, Mann. Ja, habe ich gestern auch gemacht. Geschmissen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie redet er sich raus? Also ich hatte gestern mit ihm eine Rollenspielrunde, da hat er keine Scheiben eingeschmissen. Nein, ich habe morgens Munchkin-Zombie-Tunnel gemacht. Ah, genau. Da habe ich Pärchen durch die Scheibe geschmissen am liebsten. Ja, habt ihr ja leider nicht. Aber es war gestern noch den ganzen Abend bei der Spielrunde, wie man sich über Pärchen aufregt, die dann zusammen dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig irgendwie das Gehirn zuschanzen konnten. Gehirn. Die haben den Sinn von Munchkin nicht verstanden. Es geht nur gegeneinander. Das auf jeden Fall. Ja, ihr wart auch noch beim Kostümwettbewerb? Nein, den haben wir schon abgehakt. Genau. Wo wart ihr denn noch? Mal sehen. Ja, ein paar Sachen haben wir noch. Einige Vorlesungen? Ich habe nicht so viel. Ach, richtig, ihr habt da noch Lesungen gemacht. Zum Beispiel bei Markus Heitz. Markus Heitz haben wir von Dudas Söhnen und Töchtern. Christophorus steht nicht auf Markus Heitz. Überhaupt nicht. Ja. Ich erwähne es an der Stelle auch gern noch einmal. Nein. Ich möchte gerne noch mal erwähnen, wer Markus Heitz für den Lesezirkel vorgeschlagen hat. Ich glaube, wir haben es in der letzten Episode schon erwähnt. Das haben wir, glaube ich, in jedem Podcast bisher. Dann wird das hier keine Ausnahme. Ja, also ihr wart bei der Lesung. Judas, Söhne und... Was war das? Töchter. Das ist bestimmt wieder so ein Vampir-Ding, oder? Genau. Zuallererst einmal hat man sich im großen Stil über Twilight lustig gemacht. Vor wegen, bei uns leuchten die Vampire nicht. Nein, sie verbrennen Sonnenlicht. Und das ist total falsch. Twilight lustig. Mal ganz im Ernst, Vampire werden im Sonnenlicht nur schwächer. Jeder, der Dracula gelesen hat, weiß das. Ja. Ist das jetzt ein Tatsachenbericht, Dracula? Also, das mit dem im Sonnenlicht verbrennen ist tatsächlich eine popkulturelle Entwicklung dank des deutschen neuen Films Nosferatu. Ne? Aber gut, okay, macht weiter. Twilight. Ja, wie gesagt, hat er sich halt im großen Stil drüber lustig gemacht, erstmal, wenn man so will. Ja, und über Spielen mit der alten Bands während seines Vortrags. Genau. Welcher jedoch sehr produktiv zum Teil mit in seine Lesung reingenommen hat. Ja, da hat sich der Butler aus seinem Buch über die Mittelalter-Bands lustig gemacht. Das war sehr schön. Er hat vorgelesen, da einfach so kam der Butler rein und draußen spielt schon wieder diese Kapelle oder wie. Ja, so ein also der Butler wollte sich eigentlich über was anderes beschweren, hat aber in dem Fall die Gelegenheit dazu genommen, sich über die Mittelalter-Band zu beschweren. Das ist natürlich cool. Das war recht, also hat es recht locker und schön gemacht. Also klang auch ein recht interessantes Buch, muss ich sagen. Ob ich es lesen wäre, ist ein anderes Thema, aber jetzt weiß ich nicht, der wievielte Teil. Ich habe aus der Reihe jetzt gar keinen gelesen. Aber ich glaube, ich schon der zweite oder dritte Teil. Wobei seine Recherchen darauf beruft er sich jetzt auch, ist jetzt hauptsächlich aus dem Volksglauben sozusagen, also aus den ganz alten Vampirgeschichten. Also von den Fertiggärten her, was seine Charaktere und so weiter können, daraus sozusagen ist das alles aufgebaut. Und deswegen auch das lustig machen über Teile und so weiter. Sind da die Vampire auch die Protagonisten oder eher Antagonisten, also Gegner oder die Hauptfiguren? Also wir haben jetzt leider nur so ein paar Auszüge hören dürfen und da klang es doch schon eher, dass du zu den Hauptfiguren gehörst. Ah, okay. Also wobei es auch normale Menschen als Hauptfiguren sind. Und Wandler und so weiter kommen da alles drin vor, was allerdings auch den Hauptteil, glaube ich, der Figuren daraus macht. Von der bösen Seite. Ja. Als kurzer Überblick da. Also das mag sein, weil da wahrscheinlich doch ein verkappter Vampire die Maskerade spielen. Wenn die Werwölfe die Bösen sind. Naja, auf jeden Fall ist mir jetzt schon schlecht. Wer hat denn hier Twilight live gehört eigentlich? Twilight? Die Twilight-Lesung. Auf Martin und ich. Mehr wollte ich gar nicht sagen, aber wieder andere mit ins Boot. Weil ich glaube, dass Martin ein anderes im Sinn hat. Aber. Das kann sein. Die große Tasche mit dem vollen Gemüse hat irgendwas verraten, oder? So. Also ich glaube, er war eher auf die junge Dame, die das vorgelesen hat. Ach so, oh, okay. Ja. Ist auch ein Argument. Ja, also ich habe ja jetzt mittlerweile auch mal Twilight 1 und 2 gesehen. Oh Gott. Ich kann diesen Gesichtsausdruck von der Hauptdarsteller überhaupt nicht ertragen. Das geht gar nicht. Ich kann problemlos damit klarkommen, dass Vampire im Sonnenlicht glitzern, weil wie es im Film oder im Buch erklärt wird, so dieses alles an mir ist verführerisch, ich bin das absolute Raubtier. Okay, kann ich mitleben, habe ich keine Schmerzen mit. Aber dieser Gesichtsausdruck, dieses... Richtig, die sieht aus, als hätte sie einmal zu viel geraucht. Und Verstopfung. So. Ich persönlich finde es komisch, dass Vampire so scheiße aussehen sollen, aber das nur am Rande. Ja, ihr habt euch ja noch mit Computerspielen beschäftigt. Drakensang Online. Ja, da haben wir nur einen Teil der Präsentation mitbekommen, was so ein bisschen, ich nehme das Wort jetzt einfach mal in den Mund, wie ein Diablo Online aussieht. Hm. Sozusagen als das wird die Browser-Game im Prinzip, also Free-to-Play. Die Befürchtung vieler im Prinzip. Ich würde ja sagen, das wird die DSA-Fans freuen. Aber die sind ja gar nicht mehr an Bord. Richtig, das heißt, die müssen nur Drakensang, nicht DSA. Das ist wohl auch richtig, ja. Also es sieht eigentlich nicht schlecht aus für sozusagen ein Browser-Game, also eigentlich sogar recht gut, muss man sagen. Wenn man Action-Rollenspiele mag, nichts dafür bezahlen will, dann mag es vielleicht auch sozusagen in Frage kommen, aber für mich vielleicht eher nicht. Also ich würde mich da jetzt von abwenden. Aber es gibt doch bestimmt eine Bezahlfunktion, dass man also da Special Content. Also auch sozusagen, es soll angeblich nicht wirklich sozusagen Nachteile bringen, wenn man nicht bezahlt. Was eigentlich fast jeder sagt. Ja, mal abgesehen, also. Aber es bringt Vorteile, wenn ihr etwas bezahlt. Nein, das war ja so, wenn man nicht bezahlt, dann muss man halt länger dafür arbeiten, also um halt an diverse Mittel ranzukommen, womit man dann halt dieselben Waren erhält. Das ist eine Erleichterung sozusagen durch Geld, aber keine Vorteile im Prinzip. Ja. Das war zumindest, was die in der Präsentation sozusagen uns weiß machen wollten. Stimmt. Wie gesagt, kann ich leider nicht beurteilen, weil ich es nicht gespielt habe. Ja, diese jungen Leute sind kritisch geworden. Wobei man kann es ja, testen und sich für die Beta anmelden. Also ist. Ja. Also wenn man sich mal angucken will, gibt es momentan die Beta, soweit ich das weiß. Also Free-to-Play finde ich eigentlich immer grundsätzlich immer eine gute Sache. Solange es auch mal halbwegs sozusagen sinnvoll macht, nicht, dass man sozusagen, wenn man nichts bezahlt, dann am Rand rumhängt und den Leuten hinterherläuft, dann ist es wieder ein anderes Thema, aber. Ich kenne schon seit Ewigkeiten mit mir, das Herr der Ringe online Rollenspiel ist ja mittlerweile auch Free-to-Play. Das hast du auch schon mal un-Free-to-Play. Ich habe es auch schon mal eine Zeit lang bezahlt, ja. Ne? Also man kann nur bis zu einem bestimmten Level spielen. Haben das nicht alle? Nee. Also sowas wie Runes of Magic kannst du natürlich wirklich hochzocken. Aber da kannst du halt solche Sachen wie Reittiere und sowas kaufen. Also ich bin jetzt kein großer MMORPG-Spieler, aber ich lese viele Computer. Also ich habe es mir jetzt nicht en Detail angeguckt, was da jetzt in der Free-to-Play-Version anders ist. Aber es ist wohl so, dass wenn du halt früherer Abonnent warst und jetzt Free-to-Play spielst, dann hast du auch noch Vorteile gegenüber denen, die jetzt frisch einsteigen und das entsprechend spielen. Ja. Aber jetzt im Detail weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht gucke ich nochmal rein. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind, anschließend dazu gab es dann gleich noch eine Präsentation von Guild Wars 2, die so ein bisschen außerplanmäßig da war, an den Stand zumindest nur ausgehängt, da sind wir durch Zufall reingerutscht. was wiederum doch recht vielversprechend aussah, wenn man Interesse daran hat. Also dynamische Spielwelten, die sich beim Spiel und so weiter sozusagen mit dem Charakter zusammen verändern, was wirklich sehr gut aussah. Ja. Wahrscheinlich zu gut für meinen Rechner, das ist ein anderes Thema. Das ist auch ein Online-MMORPG. Ja, da würde mich jetzt interessieren. Das ist dann auch sozusagen wahrscheinlich wieder das Konkurrenzprodukt zu World of Warcraft drin, denke ich mal. Ja, also da würde mich jetzt interessieren, habt ihr da jetzt mal eine richtige offen bespielbare Spielwelt? Weil bei Guild Wars war es ja immer so, dass man halt seinen einen Handlungsstrang hatte und dann lediglich sozusagen in die Instanzen, also man, wenn man die Stadt verlassen hat, dann ist man halt in Gruppen, in Instanzen sozusagen gegangen und ansonsten hatte man aber gar keine richtige Spielwelt. Also so wie ich das aufgefasst habe, gibt es schon eine Spielwelt. Ich habe es jetzt auch in die Präsentation gesehen und mir nicht groß weiter mit beschäftigt bis jetzt. Aber es scheint wirklich sozusagen eine Spielwelt zu gehen, die sozusagen, ich weiß nicht, ob sie das mit Phasing oder wie auch immer machen dann, dass die Charaktere sozusagen die Spielwelt aktiv verändern können und dass das auch so bleibt, auch für sozusagen die darauf folgenden. Wie das dann genau läuft, weiß ich nicht. Wenn man jetzt einen neuen Charakter anfangen will und die Spielwelt schon durch ist, dann auf einem neuen Server anfangen muss, wo es dann wieder von vorne losgeht, das bin ich jetzt nicht so erhellt worden von dieser Präsentation. Nur von diesem begeisterten Menschen, der da vorne das sehr schön da dargestellt hat. Ja, ansonsten, also es sieht schon recht vielversprechend aus. Richtig, also die Bilder waren auf jeden Fall beeindruckend. Was auch sehr interessant war, das Ganze wird so sein wie beim ersten Teil, dass man nur einmal dieses Spiel bezahlt und dann halt wirklich spielen kann. Also ohne Abogebühren. Genau. Aber dafür halt die Zusatzmissionen, die es dann gibt, die werden dann Geld kosten. Also wie beim ersten Teil. Welche Zusatzcontents oder das, sowas? Ja, das war halt beim ersten war es halt so, dass du halt die Add-ons haben Geld gekostet, aber das hast du auch bei. Das hast du auch bei World of Warcraft und ähnliches. Ja, nur, dass dann zusätzlich eine Abo-Gebühren kommt. Ne? Genau. Also Guild Wars fand ich da in der Hinsicht immer etwas kundenfreundlicher. Aber, das ist das Portemonnaie. Ja. Ne? Aber wie gesagt, es hatte dann halt keine offene Spielwelt, über die du dann halt rumlaufen konntest und, keine Ahnung, von einer Stadt zur nächsten laufen konntest. Ja, das ist auch schwer realisierbar, sowas. Also mit den Instanzen. Du musst ja entsprechend die 100.000 Leute, die da spielen, irgendwie ja bei Laune erhalten. Deswegen weiß ich nicht, wie sie das im zweiten Teil tatsächlich realisieren wollen, wenn die Charaktere da aktiv die Spielwelt umflügen können. Muss man mal gucken. Das würde mich auch interessieren. Also das waren halt, wie gesagt, auch nur vorgefertigte Szenen, also Videos, die sie abgespielt haben. Also von daher konnte man jetzt nicht so viel zu sagen, wie sie das im Endeffekt dann verändert. Muss man abwarten und gucken, was draus wird. Genau. Gab es denn nur Online-Spiele oder gab es auch Ich bin dann Single- der Ich bin an der Deus Xbox vorbeigelaufen. Hab sie erst ganz am Ende gesehen, als sie. Es war wieder nur so ein großer Klotz, fast direkt am Eingang. Mit einem abgesperrten Eingang, weil es halt ab 18 Jahren war. Ja. Also sowas war halt auch da, das kann ich dazu sagen. Habt ihr noch irgendwie. Wart ihr da drin? Bei der Deus Ex, da muss ich leider passen. Ne? Da sind wir so dran vorbeigeklappt. Ihr habt es auch übersehen, ja? Also gut, ich habe es gesehen, aber es war unvorteilhaft. Richtig, die Schlange war einfach zu lang. Wir haben da gestanden, haben erst überlegt, guckt man sich das Ganze an, haben dann jedoch gesagt, nein. Also das erste Deus Ex fand ich ja super. Also das ist ein geiles Spiel mit viel Entscheidungsfreiheit. Und da wollen sie ja beim dritten jetzt auch wieder, dass ja die Vorgeschichte erzählt, wollen sie da halt auch wieder zurück. Du sollst halt wirklich das gesamte Spiel wird tatsächlich ohne Kämpfe lösen können. Ja, also klingt auf jeden Fall vielversprechend. Es gibt ja oder gab ja schon diverse große Previews jetzt auch und die klangen wirklich spektakulär. Also die Vorschusslorbeeren konnten schon ordentlich eingeheimt werden. Ja gut, aber das hat man ja immer. Ja, aber wenn die Fachpresse dann, also sofern sich an dem Spiel selber nicht mehr viel verändert, dann dürfte das wohl tatsächlich ein ziemlicher Knaller werden. Einer unter Mit-Podcast, ich weiß nicht, ob System das doch ausgespielt ist, die freuen sich auch ziemlich auf dieses Spiel. Ja, ich auch. Sieht man die gar nicht an. Dafür habe ich mir jetzt The Witcher 2 zugelegt. Okay. Ja, glaubst du das auch auf RPC? Das weiß ich nicht, deswegen war ja meine Frage, ob es das auch zu bestaunen gibt. Ich glaube, ich hatte da was gesehen von Witcher 2. Aber ich weiß auch mehr auf der Witcher, oder? Ja, mit der Perücke. Da darfst du dann bei unserem nächsten Podcast was zu erzählen, würde ich sagen. Also ein Witcher ohne 3-Tage-Bad ist kein Witcher. Ne? Lass das nochmal dir gesagt sein, sollte ich diesen Podcast haben. Ja, kommen wir vielleicht zum jeweiligen Highlight. Falls ihr eins habt, also. Ja, Highlight. Also, wie gesagt, der DSA-Film hat mich sehr positiv überrascht. Das war auf jeden Fall. Ansonsten war ich noch beim Ahnenblut-Mitglieder treffen der Blutschwerter. Das ist ja halt diese Vampir-Online-Chronik, die da jetzt schon jahrelang läuft. Da habe ich auch ziemlich lange mitgespielt, bis mir jetzt leider vor 2 Jahren die Zeit ausgegangen ist. Das war trotzdem leider etwas mager, weil ich war einer der wenigen, der da war. Damit hatte Pathfinder tatsächlich ein größeres Fantreffen als ihr. Bei uns waren 2. Nee, bei uns waren also, mehr. Bei uns waren mehr, aber das unfaire okay, war. Bei uns waren auch viel mehr, aber es waren ungefähr 10 Redakteure und 2 Fans. Gut, okay. Ja, das ist halt auch dann immer bei dem Pegasus-Stand, wo halt die Blutschwerter immer ganz doll mit involviert sind. Und da sind ja halt auch immer ganz viele von den Leuten, von den Supportern dabei und dementsprechend waren halt auch einige von den Vampir-Online-Spielern dabei. Und ja, deswegen habe ich leider eine Western City-Runde verpasst. Oh, schade. Ja, weil der Jörg war ja auch wieder da, Jörg Dünne. Mhm. Da bin ich ja auch mal gespannt, was mit seinem... darf er darüber reden? Terrence. Ja, genau. Er hat ja auch schon seinen in seinem Ja, hat er schon Block. Genau. Block, ja. Genau. Das kommt demnächst raus. Nur gerade abgegeben an den Verlag und wird gegengelesen. Mhm. Ja, das ist das, was ich denke. Vermutlich. Es geht es um, ist genau um Terrence. Das. Genau. Spektakulär. Ordentliche Prügel. Kannst du schon die Moves lesen. Auf die Omme. Bam, bass, dash. Ja, die werden auch live ausgespielt zum Teil. Ah ja. Der Hammer von oben, darauf freut mich jetzt schon. Hat er was dabei? Der Hammer Gottes. Eine Ansichtskarte aus Solingen, alles klar. Ja, das Messer. Ja, ansonsten hatte ich leider nur Zeit für eine Rollenspielrunde. Und da habe ich ein System ausprobiert, da habe ich leider den Stand irgendwie komplett übersehen, obwohl ich direkt davor gestanden habe. Ich habe mich aber unterhalten, dementsprechend sei das entschuldigt. Dragonfall, das ist so ein, ja im Augenblick wohl noch Amateurstatus Rollenspiel, was sie da ein bisschen vorgestellt haben, auf versucht sich ein bisschen wohl von der Edo-Fantasy zu lösen. Also es gibt noch Elfen, das habe ich denen auch negativ vorgehalten. Immerhin sind die Elfen bei den Arschkrampen, das finde ich recht sympathisch. und theoretischerweise könnten die anderen Rassen auch noch da sein. Ne? Also ja, macht einen ganz netten Eindruck. Ich kann es noch nicht ganz beurteilen. Also ich habe mir halt dann dort auch nach dem Spiel die Messeversion des Regelwerks geholt. Das kann man sich auch runterladen auf... ich glaube www.neferatu-games.de oder so. Also da musst du mir, glaube ich, eine PN erstmal schicken, bis ich das verlinken kann. Ja, Dragonfall, nicht identisch mit dem gleichnamigen Setting, was ich auch im Internet gefunden habe, als ich mal Dragonfall dann gegoogelt habe. ich hoffe, da gibt es keine Probleme mit denen. Oder vielleicht ändern die noch den Namen. Ist halt eine Welt, wo ein Drache heruntergestürzt ist. Also die Drachen stehen halt auch irgendwie für die Elemente, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und da gibt es halt einen untoten Drachenkönig, der dort halt über Untote herrscht und so. Und es gibt da halt so Völker wie zum Beispiel Zyklopen, Elfen, Menschen, Staubmenschen, das sind so echsenartige Menschen, die halt schuppige Haut haben und sowas. Goblins und Wüstentrolle, die sind eigentlich nicht wie bei den, nicht zum Beispiel bei Earthdawn oder bei... Arkan Codex, sondern eher wie bei D&D. Ja, macht einen ganz interessanten Eindruck. Sehr, sehr magiedurchsetzt die Welt. Wie gesagt, wir haben da in so einem Wüstensetting gespielt. Das war recht nett. So untote Lastentiere mit Zombies, die das Ganze beschützt haben. Nachts sind wir dann von irgendwelchen Skelettmonstern angegriffen worden. Da hat mein sozialer Charakter, den ich mir auf die Schnelle gebastelt habe, so gar nichts reißen können. Ansonsten, wie gesagt, die Wesen sind alle von 8 Elementen durchdrungen, also es ist halt Erde, Feuer, Luft, Wasser, gut, ich glaube Licht, Dunkel und Leben, Tod, das sind die 8 Elemente. Die sind in allen Wesen wohl irgendwie vorhanden, in einigen sind sie aber so gut wie gar nicht vorhanden, einige der Elemente. Wenn man nur 2 Elemente hat, zählt man als eines der reinen Völker, ist dann auch dementsprechend so ein bisschen geprägt. Wenn jemand ein starkes Bündnis zu Feuer hat, ist er halt sehr leicht erregbar, wenn gegen jemand, der ein starkes Bündnis zu Erde hat, eher ruhig und ausgeglichen ist. Durch diese Elementarkräfte, wenn die höher werden, wodurch dann das gegenüberliegende Element sinkt, hat man halt dann Fähigkeiten. Es gibt dann halt auch sowas, man kann sowas wie Klassen optional tatsächlich nehmen, die geben einem Boni bei einigen Sachen. Ist ein W12-basiertes System, eigentlich wobei auch alle anderen Würfel vorkommen. Hm. Da muss meiner Meinung nach noch ein bisschen was gemacht werden, ansonsten fand ich es auf jeden Fall interessant. Also kann ich schaden, da mal reinzugucken. Oh, das kostenlos runterladen kann. Dann ja, also ich habe für den 10er mitgenommen, 120 Seiten ungefähr das Regelwerk, das ist okay. Wenn sich für interessiert, Feedback geben ist aber mit am wichtigsten. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon alles gesagt, was ihr gemacht habt. Was war davon das Highlight? Oder, ja, bitte? Die Lesung hatten wir noch mit Wolfgang Holbein sozusagen, um das ausklingen zu lassen. Wolfgang Holbein, der war da. Der war persönlich da. Das war natürlich auch das Highlight wahrscheinlich. Naja, das war sozusagen unser Schlussprogramm am Samstag dann, weil das, glaube ich, erst um 18 Uhr da losging. Ja. Der hat aus seinem neuesten Buch Infinity da vorgelesen, was so im Prinzip uns zusammenzufassen, aus dem Wissen, was wir da mitgekriegt haben, weil vorher ich von dem Buch auch nichts gehört habe. Das ist halt ein Turm, der halt ein eigenes Bewusstsein hat und der halt sozusagen der Gott im Prinzip der Welt ist, so kann man zumindest sagen, weil es ist allwissender Turm, der halt eigentlich fast unantastbar ist, und Infinity ist sozusagen die Prinzessin, die halt über diesen Turm herrscht, oder Königin, ich weiß es nicht mehr so genau, ob ich da jetzt vertue. Will ich mich jetzt nicht darauf festnageln, und halt die sehen sich halt eine Bedrohung von Barbarenvölkern oder einem Barbarenkönig, der sich halt sozusagen mehr oder weniger emporgearbeitet hat gegenüber, der halt sozusagen alles haben möchte, was da halt so sozusagen ist. Ja, und die Lesung hat dann im Endeffekt mit einer mehr oder minder großen Atomexplosion geendet, das ich auch recht interessant fand. Die Lesung oder die Geschichte? Die Geschichte in der Lesung. Ach, das war ein Kapitel. Das ist nicht so viel von der Halle übrig gewesen. Sprich von Hannover. Aber Köln. Ich war anders. Tja, nö, aber ja, man wobei kann das mal antun im Zweifelsfall. Dann, ja. Wobei das Messegebäude von Köln sowieso von außen den Charme eines Bunkers versprüht, wenn du mich fragst. Das hätte was. Dann hätte man vielleicht, wäre man vielleicht sogar sicher gewesen. Mhm. Ja. Jawohl. Ja, eure Käufe hielten sich in Grenzen, aber ihr habt, glaube ich, Thunderstone. Genau. Mitgenommen. Habt ihr schon mal mittlerweile spielen können? Danach? Nein, leider noch nicht. Noch nicht zugekommen. Wird sich aber wahrscheinlich demnächst warten, dass wir das tun. Mit mehr Leuten als zu zweit dann irgendwann. Ja, dabei wünsche ich dir schon mal das machen. Viel Spaß. Gott, ich habe so viel gekauft. Ich habe auch ganz viel verschenkt. Also da bei dem Stand, wo Ingo ja untergekommen war, die Sammlungsauflösung, da hat man halt mal so ein Illyrion für 5 Euro mitnehmen können. Ne? Hm. Gut, okay, mit den Worten, du kannst es als Brennpapier für einen Kamin verwenden. Ich neigte dazu, ihm zuzustimmen, aber ich hatte es halt noch nicht. War ein deutsches Regelwerk, ich hatte es noch nicht so. Es wird demnächst wohl auf Savage Worlds umgeschrieben. Oh, toll. meine Güte, ich habe da wirklich haufenweise Sachen mitgenommen, die ich dann wirklich auch unter anderem auch mittelalterlich Wäscheklammern, jetzt nicht von eurem Stand, aber keine Ahnung, was hatte ich dabei, Big Eyes, Small Mouth in der D20-Version, Fading Suns, Unhallowed Metropolis, das auch ein sehr cooles Setting ist, viktorianisches England mit Gasmasken, Vampiren und Untoten, also ist eins für jemand anderen, der kommt nachher auch. Wenn du sagst nachher auch, sollten wir noch kurz verraten, dass wir gerade quasi beim Rollenspiel-Ding sind, was in gut einer halben Stunde anfangen dürfte. Jawohl. Dem Wolfsburger Rollenspieltreff. Wir berichteten in unserer Null-Episode davon. Ja. Ja, ansonsten kann man höchstens, glaube ich, noch sagen, dass wir leider nicht traditionell beenden konnten, die RPC. Achso, es gab einen großen Grund zur Trauer für uns. Lass mich raten, das Kentucky, Kentucky Fried Chicken war in Hamburg immer, ne? Bei euch. Nein, auch in Köln. Auch in Köln. Und Würzburg. Beide zu. Ganz schnell. Oh. Ja, die Filiale, wo wir hin wollten, hat er geschlossen. Da war jetzt ein Modegeschäft drin oder so. Und ah, ja. Ich weinte bitterlich auf dem Einkaufszentrum Straßen Köln, nahe des Kölner Doms. Ich kann es richtig vorstellen. Warum? Da liegt es relativ Gehirn. Und danach mussten wir dann zu Subway gehen. Ja, ließ sich aushalten. Ja. Also mein Highlight, um das nochmal zu sagen, ist immer das Treffen mit den verschiedenen Leuten, weil man kennt die ganzen Nasen aus Foren oder aus E-Mails oder sonst wie. Und da habe ich wirklich viele getroffen. Na, angefangen, Moritz hatten wir schon und Alex von Sphere Child und so weiter. Also möchte ich gar nicht alle aufzählen. Ich hatte auch wieder ein Podcast-Treffen, ne? Es gab auch ein Podcast-Treffen, genau, das habt ihr wahrscheinlich schon gehört, so wie ich euch kenne. Und da wird dann da mit System Matters und Ausgespielt und meine Wenigkeit berichten im Kurs direkt live von der RPC. Ja, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin gute Würfe und haut mal wieder rein. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.